Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Sendung mit der Computermaus, dem wöchentlichen Radiomagazin und Podcast rund um Neuigkeiten über alles, wo ein Computer drin oder dran ist. Diese Sendung ist als Podcast unter der freien Lizenz Creative Commons CC by SA freigegeben und darf frei kopiert und weitergegeben werden. In der nun folgenden Stunde erwarten euch Neuigkeiten über das Internet, Mobilfunk, Hard- und Software, untermalt mit freier Musik. Außerdem unser Gewusst-Was-Thema, Tipps, Tricks und Tools und natürlich das Lästerthema der Woche. Bleibt dran! Gerne dürft ihr mitmachen oder Fragen stellen. Im Chat auf unserer Webseite www.freiesradiowiesenthal.de oder per IRC auf Freenode im Channel FRW. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an computermaus@freiesradiowiesenthal.de oder dienstagmorgens von 11 bis 12 Uhr anrufen im Studio unter 07622669255. Wir freuen uns drauf. Ja, herzlichen schönen Tag heute am 2. April hier bei der Sendung mit der Computermaus. Am Mikrofon begrüßt euch Manuel Schneider in der Redaktion heute wie immer, Annette Schneider. Und wir haben einige Nachrichten für euch. Heute sind wir mal wieder live auf Sendung und produzieren nicht ein, zwei Tage vor. Das war leider in den letzten zwei Wochen der Fall oder notwendig, weil ich es leider terminlich nicht geschafft habe, am Dienstagmorgen live auf Sendung zu sein. Aber jetzt bin ich ja da. Und nichtsdestotrotz, ich hoffe, die letzten Sendungen haben euch trotzdem gefallen. Ich meine, man hat ja auch ein bisschen weniger Stress dann beim Produzieren und Aussuchen der Themen. Heute machen wir das wieder alles live und ungeprobt sozusagen. Und wir haben die ganze Woche Nachrichten gesammelt und wir präsentieren euch jetzt hier mal so die interessantesten Geschichte. Eine Geschichte aus England haben wir da gefunden. Ein 17-Jähriger ist Millionär geworden. Und das sind ja Geschichten, die man in der IT immer mal wieder erlebt hat. Ich meine, Bill Gates und seine Kollegen Steve Ballmer und Paul Allen und so weiter, beziehungsweise Steve Jobs und sein Kollege Wozniak, die waren ja auch solche Pioniere, die dann mehr oder weniger von heute auf morgen aus der Garage raus Millionäre geworden sind. Heute ist das natürlich schwieriger, wenn man in einem Umfeld spielt mit IBM, als riesige Firma, mit Google, Facebook und so weiter. Wobei, Facebook sind wir beim Thema, Mark Zuckerberg ist ja auch ein Millionär oder vielleicht sogar Milliardär geworden, quasi aus seiner Idee, die er als Student da entwickelt hat. Hier so eine ähnliche Geschichte, Nick D'Aloisio, so heißt der Gute, der hat offensichtlich italienische oder Vorfahren. Ein englischer Schüler, der gerne Apps programmiert. Und der hat gerade eine App, es nennt sich Sumly, für 30 Millionen Dollar an Yahoo verkauft. Yahoo ist ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, im Moment besonders viel Geld zu haben. Denen geht es ja wirtschaftlich gerade auch nicht so gut, haben ja jetzt mehrfach Geschäftsführer gewechselt und so weiter. Die müssen sich natürlich was einfallen lassen, um auf dem sich immer schneller entwickelnden Markt Bestand haben zu können, beziehungsweise noch interessante, innovative Technologien oder Themen bereit zu halten, um eben überhaupt noch interessant zu sein. Diese Firmen leben ja alle auch von Werbung, ja, wie ähnlich wie Google. Und dementsprechend ist es natürlich für die wichtig, dass sie auch besonders viel Aufmerksamkeit bzw. viele Benutzer bekommen. Und das klappt halt eben nur, wenn man auch entsprechend interessante Angebote hat, die auch auf Höhe der Zeit sind. Und kommen wir mal zum iPhone-App Sumly. da werden lange Online-Texte, also irgendwelche News und Nachrichten und sonstige Webseiten, so zusammengefasst, dass sie maximal 400 Zeichen lang sind, werden also quasi komprimiert und damit passen sie dann genau auf den Bildschirm eines Smartphones, in dem Fall also auf das iPhone. Das heißt, man kann also auch einen langen Text unterwegs bequem lesen, weil man sozusagen eine Zusammenfassung des Textes präsentiert wird. Bekommt und das Ganze ist natürlich schon etwas aufwendig. Also da steckt einiges an Sprachtechnologie dahinter, weil das funktioniert ja alles automatisch. Das heißt, die Technik selbst macht das, das sind ja keine Redakteure da hinten dran. Und insofern ist da eigentlich die interessante Technik, steckt eben in diesem App, dass diese Zusammenfassung automatisiert. Produziert. Das Interessante ist, der gute Junge hat bereits vor 2 Jahren eine andere App programmiert, die hieß, Moment, wie hieß sie denn? Habe ich sie nicht gefunden. Er hat eine andere App programmiert, die quasi der Vorläufer war und die hat schon ordentlich Geld reingebracht. Ja. Also Fingermill ist eine App, die er programmiert hat. Das ist aber nicht die ich meinte. Das war seine erste App, mit der man Fingertraining auf dem iPhone machen konnte. Die hat er dann verkauft für ein paar Cent und hat dann gleich am ersten Tag 79 Pfund verdient damit. Und damit war er quasi angefixt. Hat dann weitere Anwendungen entwickelt wie Song Stumbler und damit kann man unterschiedliche Musik hören, neu entdecken und Face Mood, ein Dienst, der die Stimmung eines Facebook-Benutzers anhand seiner Statusbeiträge vorhersagen kann oder sollte. Face Mood geht schon ja in diese Richtung, was ja auch Samli macht, also auch hier werden Texte analysiert und anhand dieser Texte werden dann automatisiert Rückschlüsse gezogen. Und dann entwickelte er Trimit. Trimit eben der Vorläufer von Samli, der eben Webinhalte in kleinere Info-Häppchen zusammenfasst. Und dieses App, die wurde dann von Apple promoted, weil sie so interessant war, einige renommierte Blogs haben dann darüber berichtet und dann hat er über 30.000 Downloads von diesem App gehabt und war damit schon sozusagen ja gewissermaßen ein bisschen berühmt geworden und eine Hongkonger Firma, Li Ka-Shing, hat dann dieses Trimit gekauft für 300.000 US-Dollar, also gegenüber den 30 Millionen noch eine kleine Summe, aber 300.000 Dollar für einen 15-jährigen Bub, damals war er noch 15, natürlich eine Menge Geld. Und das Interessante ist, dass dieser 15-Jährige diese 300.000 Dollar dann genutzt hat, um Experten von der Stanford Research, von der Stanford University, beziehungsweise dem Stanford Research Institute, dazu zu bekommen, seine App zu optimieren und weiterzuentwickeln. Also ich denke, gerade diese Sprachtechnologie ist ja eine interessante Geschichte. Und der gute Mann, also dieser gute Junge, der ein Einzelschüler war, hat sich dann auch ein Jahr von der Schule beurlauben lassen, um das eben zusammen mit diesen Stanford-Forschern umsetzen zu können. Und das Ergebnis war dann Samli, die Weiterentwicklung. Und das hat er jetzt erfolgreich an Yahoo verkauft. Interessant finde ich, der Junge ist gut, er ist Einserschüler, er hat ein paar interessante Apps geschrieben, die innovativ sind, die neu sind, die also auch eine spannende Technologie gebracht haben. Aber der Punkt, was mich eigentlich vor allem fasziniert ist, der gute Mann weiß auch damit etwas anzufangen. Ja? Also er verkauft das eine App, investiert das Geld, um eine zweite App, die mehr oder weniger das gleiche, nur besser macht, zu investieren, verkauft die dann wieder und was ich jetzt auch in der Quelle, in einem Artikel bei Stern gelesen habe, Er hat das jetzt, bei Samly war das jetzt nicht so, dass die, dass das jetzt so ein großer Erfolg war und Yahoo wurde auf einmal aufmerksam und wollte die App unbedingt haben. So wie das war quasi bei Li Ka-shing, bei den Hongkongern der Fall gewesen war mit Trimit. Sondern er hat dann also das schon ganz bewusst gemacht. Gemeinsam mit weiteren Unterstützern heißt es da, darunter der Schauspieler Ashton Kutcher, Zynga-Chef Mark Pincus, die Künstlerin Yoko Ono und der Medienmogul Rupert Murdoch. Also zusammen mit dieser Truppe, mit diesen Unterstützern, überzeugte er Yahoo-Chefin Marissa Meyer, seine Idee zu kaufen. Ja. Das heißt, also er hat das ganz, ganz, ganz gezielt, ganz bewusst gemacht. Er hat gesagt, die, ich will, dass die das kaufen, dass die mir entsprechend Kohle überweisen. Er kann jetzt mit seinem kleinen Team bei Yahoo anfangen. Also der hat jetzt auch ein Büro in London bekommen. Ja. Ich nehme an, er geht jetzt auch wieder zur Schule. Irgendwann muss er ja seinen Abschluss noch machen. Und also er hat noch 1,5 Jahre vor sich, wie er in einem Interview der New York Times erzählt hat. Und sagt aber interessanterweise, diese App, die er da gerade für 30 Millionen Dollar verkauft hat, ja, wir müssen da noch weiterentwickeln. Wir haben mit unserer Technik gerade erst angefangen. Ja? Deswegen auch eben die Zeit, die er da bei Yahoo jetzt auch noch arbeiten will. Also spannende Geschichte. Erstens also so junge, engagierte Leute zu haben, die es also verstehen, auf geschickte Art und Weise zu Geld zu kommen, beziehungsweise das auch wieder zu investieren, um auch tatsächlich eine Wertschöpfung zu erreichen, also eine recht gute und interessante App da zu entwickeln. Und die Technologie dahinter selbst, die Computerlinguistik, die dazu gehört, um das Ganze zu machen, ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Gehen wir aber mal weiter zu einem anderen Thema, das ist jetzt nicht real, sondern fiktiv. Es geht um einen Film, Wenn das Internet das Leben zerstört. Caroline Peters spielt eine erfolgreiche Managerin, die ihre Identität gestohlen wird. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Film, das ist fiktiv, wobei es solche Geschichten in der Tat wohl tatsächlich geben soll. Ob jetzt tatsächlich in diesem Ausmaße wie in einem Film dargestellt, weiß ich nicht, mag ich ein bisschen bezweifeln, aber auch wenn es nur ein Bruchteil davon, wenn man nur einen Bruchteil davon erlebt, ist es schon schlimm genug. Und zwar geht es also darum, dass eine erfolgreiche Geschäftsfrau mittleren Alters, selbstbewusst und ungebunden, auf einmal nachts von einem Einsatzkommando der Polizei aus dem Schlaf gerissen wird und festgenommen wird. Ihr wird vorgeworfen, dass sie in terroristische Machenschaften verstrickt sein soll. Ja. Auf Nachforschung bekommt sie dann mit, dass unter ihrem Namen ein Konto irgendwo eine Wohnung angemietet wurde, dass man sich auf ihrem Bankkonto bedient hat und so weiter. Die Polizei hat da also Beweise, ja, es liegen Mietverträge vor, man sieht ja die Kontobewegungen und so weiter. Und das scheint ja alles von ihr ausgegangen zu sein. Ihr Name, ihr Konto, ihre Daten und so weiter. Und deshalb wird sie natürlich entsprechend von diesem Einsatzkommando da abgeholt und am Anfang scheint ja alles klar zu sein. Es stellt sich dann später heraus, dass sich also die Leute, die das gemacht haben, sich ihrer Online-Identität bedient haben. Das heißt, die haben also Zugangsdaten für ihr Bankkonto gestohlen, die haben bei Facebook und aus anderen Quellen haben die ihre ihre Daten, wie alt sie ist, wie sie heißt, wo sie wohnt, was sie macht, haben die quasi alles rausgefunden, zusammengestellt und haben damit quasi haben sich quasi selber als fiktive Person oder Kopie dieser Person sozusagen ausgegeben nach außen, haben also mit ihrem Namen Mietverträge unterschrieben und so weiter. Und bei dem Umfang an Informationen, die diese Terroristen oder ich sage jetzt einfach mal Kriminellen hatten, hatten die dann halt auch die Gelegenheit, das Ganze auch wirklich seriös und realistisch darstellen zu können. Ja? Die konnten also sich recht erfolgreich als diese Person ausgeben und als diese Person agieren. Ja? Mit Zugriff auf ihren Konto, Zugriff auf ihre E-Mail-Adresse, vielleicht auch Zugriff auf ihren Facebook-Account und so weiter. Und dann passende Sachen posten konnte und so weiter. Ja, das ist da passiert und sie wurde dann quasi Opfer und es ist natürlich dann schwierig, das Gegenteil zu beweisen, ja, wenn das alles scheinbar mit den eigenen Daten und mit den eigenen Unterschriften und so weiter passiert ist. Das Interessante, also der Film geht dann so aus, dass sie dann im Verlauf des Filmes auf diese ganzen technischen Möglichkeiten dann verzichtet. Also kein Handy, kein Internet mehr. Wird dann also vom Verfassungsschutz überwacht und so weiter. Und diese Überwachung und Kontrolle und gleichzeitig natürlich die Abstinenz von den ganzen modernen Kommunikationsmitteln macht es für sie natürlich auch unmöglich, ihren alten Job so weiterzuführen, weil ich meine, als Geschäftsführerin und so weiter war es selbstverständlich, dass man mobil sein Internet dabei hat, also sein Smartphone, Internet und so weiter dabei hatte, Online-Banking, alles unterwegs und wie er Internet gemacht hat, das ging dann nicht mehr. Ist interessant, ist ein ARD-Film, nennt sich Das Netz. Der ist gelaufen letzten Mittwoch um 20.15 Uhr. Ich müsste mal schauen und euch im Podcast dann den entsprechenden Link auch reinstellen. Wenn ihr die Sendung als Podcast runterladet, könnt ihr dann in der im Beschreibungstext dann die Links dann auch sehen zu den einzelnen News mit weiterführenden Informationen. Da werde ich schauen, dass ich euch noch den Link aus der Mediathek finde, dass ihr das also online nachschauen könnt und den Film euch anschauen könnt. Also es ist eine sehr interessante Geschichte. Wir werden auch nachher im Verlauf der Sendung beim Gewusst-Was-Thema uns dann nochmal mit dem Thema Identitätsdiebstahl auseinandersetzen und Möglichkeiten aufzeichnen, wie man also Online-Identitäten nutzen kann, ohne eben hoffentlich ohne Opfer zu werden. Also es bleibt natürlich immer ein gewisses Risiko, das möchte ich nicht vorenthalten oder da auch nichts Falsches behaupten. Wer online ist, wer seine Informationen online stellt und veröffentlicht, wird natürlich, macht sich selbst natürlich auch gewissermaßen, setzt er sich diesen Kriminellen aus, aber eben mit gewissen Sicherheitsmaßnahmen kann man zumindest die Wahrscheinlichkeit doch deutlich senken, Opfer von so einem Identitätsdiebstahl zu werden. Das, wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf. Ich habe noch eine weitere Nachricht, bevor wir noch zur Musik kommen. Eine kurze Geschichte. Es gibt in Berlin eine alternative Tageszeitung, sie nennt sich Taz, abgekürzt Tageszeitung. Und die Taz, der eine oder andere kennt die vielleicht, ist auch bekannt so ein bisschen als eher linkes Medium. Ich persönlich lese sie sehr gerne, ohne jetzt damit sagen zu wollen, ich bin ein Verfechter linker Ideologien oder an sich links eingestellt, so ein bisschen vielleicht. Ich finde sie deshalb interessant, weil sie einfach auch eine interessante Alternative zu anderen Medien darstellt. Die Taz hat immer mal wieder interessante Themen drin und nimmt auch oft interessante Meinungen oder Positionen ein, die eben nicht in anderen Medien zu finden sind. Die Taz selbst hat sehr wenig Geld. Die Leute, die dort arbeiten, die verdienen jetzt wirklich nicht besonders viel Geld. Die meisten sind nebenbei, also sind freie Mitarbeiter, die nebenbei noch irgendwas anderes machen und dann halt für die Taz quasi auf Honorarbasis Beiträge liefern. Die Taz ist als Genossenschaft organisiert. Das zeigt ja schon, dass sie ein bisschen alternativ anders aufgebaut ist. Ihre Webseite ist mit Typo 3, einem Open-Source-Content-Management-System gebaut. Gut, das ist jetzt nicht so besonders oder hat mich damals jetzt auch nicht so aus dem Hocker gerissen. Es gibt viele große Firmen und Redaktionen und so weiter, die Typo 3 verwenden, weil es ein sehr großes, komplexes Redaktionssystem ist, mit dem man sehr viel machen kann. Jetzt hat allerdings die Taz einen Document Freedom Award der Free Software Foundation Europe, kurz FSFE, und des Fördervereins für eine freie informationelle Infrastruktur, FFII, bekommen. Die FSFE, kennt man, ist die quasi europäische Tochterorganisation der Free Software Foundation in den USA. Das sind die Leute, bei denen Richard Stallman aktiv ist. Also Richard Stallman hat die FSF damals gegründet. Der Begründer der freien Lizenzen, GNU, General Public License und so weiter. Also die ganzen GNU-Geschichten, das läuft alles unter dem Dach der FSF. Und die FSFE ist da halt die entsprechende europäische Organisation, die sich da auch mit freien Verschlüsselungsalgorithmen auseinandergesetzt hat. Da gibt es diese FSFE-Karte, so eine Smart-Card, die aber eben auf offenen Technologien basiert. Kann man dann zum Verschlüsseln und so weiter am PC verwenden oder zur Identifizierung. Die haben sich sehr engagiert gegen diese ganzen Software-Patent-Geschichten in Europa, zusammen eben auch mit dem FFII. Diesem Verein, Förderverein für freie informationelle Infrastruktur, haben sich gegen die Gesundheitskarte gestellt, haben diesen E-Pass untersucht und so weiter. Sind also so auf der Schiene freie Software bzw. Datenschutz und so weiter unterwegs. Und die haben nun die Taz ausgezeichnet mit dem Document Freedom Award, aufgrund der Tatsache, dass die Taz ihre Zeitung jetzt auch online anbietet, also nicht nur als Online-Artikel, das gab es schon länger, eben über Typo 3, sondern man kann sie als EPUB und so weiter herunterladen, also in verschiedenen Formaten, die verschiedene Tablets und Pads und andere tragbare Geräte lesen können. Ihr könnt euch vorstellen, das ist sozusagen der Podcast für Zeitungen, ne? Die Zeitung in einem Format, dass man die also abonnieren kann, die wird dann von einem entsprechenden Reader-Programm immer wieder aktualisiert, automatisch runtergeladen, kann man dann offline lesen. Da ist also in einer Datei steckt dann die komplette Zeitung mit Bildern und so weiter drin. Und da gibt es verschiedene Formate. Und die Taz-Abonnenten können dann wählen zwischen HTML, PDF, EPUB oder einem reinen Textformat, was man also mit jedem beliebigen Text-Viewer anschauen kann. Und das PDF selbst ist ja mittlerweile auch von der ISO normiert worden, also standardisiert, und ist damit unabhängig von Adobe geworden, die das entwickelt haben, die auch den Adobe Reader, vermutlich da am weitest verbreiteten PDF-Reader, entwickeln und zur Verfügung stellen. Aber eben PDFs sind mittlerweile standardisiert und Adobe gewährt jedem ohne Einschränkung das Recht, diese Dateien zu erstellen und zu verbreiten. Und der Punkt ist, es gibt ja auch für EPUB und für andere Formate gibt es sogenanntes Digital Rights Management, also wo der Produzent festlegen kann, was mit der Datei passieren kann, wie lange man sie nutzen kann, ob man sie auf anderen Geräte kopieren kann und so weiter. Das wird vor allem für Musik verwendet, gerade in den Musik-Online-Shops und so weiter, dass man da die MP3-Dateien, die man runterlädt, nicht einfach frei hin und her kopieren und duplizieren kann. Darauf verzichtet die Taz, indem sie eben nur die genannten freien Formate HTML, PDF, EPUB und Text verwendet oder anbietet. Und das freut die FSFE und FFII, dass die das machen, dass sie also bewusst auf diese DRM-Geschichten verzichten. Und dafür gab es diese Auszeichnung. Zitat: Wir verwenden freie Formate, weil wir unsere Leser in keinem, wenn auch noch so goldenen Käfig einsperren wollen. Nur mit offenen, vielfältigen Formaten ohne DRM können wir die Taz so weit wie möglich verbreiten, sagt Ralf Klever, EDV-Leiter der Taz. Interessant an dieser Geschichte ist, dass der Kindle von Amazon angeblich, das habe ich jetzt in Kommentaren gelesen, diese Formate nicht lesen kann. Das heißt, wer einen Kindle hat, kann damit leider keine Taz lesen. Aber das gehen die Taz-Mitarbeiter wohl ein, das Problem. Denn eben, wie gesagt, man möchte nicht niemanden in einen Käfig einsperren. Ist übrigens, finde ich, meiner Meinung nach ein ganz klares Argument gegen einen Kindle. Ja? Wenn der Kindle nur Formate unterstützt, die unfrei sind oder eben DRM beinhalten, warum sollte man den dann haben? Es gibt viele, viele andere freie Reader, die dann EPUB und so weiter unterstützen, für die man dann auch eine Menge Inhalte bekommt. Jetzt machen wir Musik. Presence heißt das Lied von Frozen Silence. Stammt aus dem Jahr 2006. Zu finden bei jamendo.org. Steht ebenfalls unter freier Lizenz. Und wir sind dann gleich wieder da. Viel Spaß. Ganz, ganz ruhiges Stück für zwischendurch, um die Ohren sozusagen zu spülen. Wir gehen nochmal weiter. Ihr hört immer noch die Sendung mit der Computermaus vom 2. April 2013. Und wir schauen uns nochmal ein paar, ich habe noch zwei Nachrichten für euch, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar hat eine spanische Linux-Gruppe Klage gegen Microsoft eingereicht. Die größte spanische Vereinigung von Linux- und Open-Source-Anwendern nennt sich Hispalinux, also ein Kofferwort aus Hispanien und Linux. Und die haben nun bei der EU-Kommission eine Klage wegen Wettbewerbsbehinderung gegen Microsoft eingereicht. Es geht um UEFI Secure Boot. UEFI Secure Boot ist eine neue Technologie, die in fast allen neueren Rechnern mittlerweile beinhaltet ist. Und zwar, da ist statt einem normalen BIOS, wie man das kennt, gibt es eben ein Nachfolgersystem oder ja, eine Weiterentwicklung, die nennt sich UEFI. Da geht es darum, dass man ähnlich wie beim BIOS auch einen Chip hat, natürlich mit der Grundsoftware, mit der Rechner überhaupt erstmal booten kann, nur dass die etwas flexibler gestaltet ist. Ja, das BIOS war eine eigene Geschichte, dass jeder Mainboard-Entwickler für sein eigenes Mainboard entwickeln musste quasi und bordabhängig war und außer ein paar Einstellungen und konnte man da nicht viel machen. Und das BIOS hat dann versucht, eben eine Festplatte zu finden, davon zu booten. Ja. Disketten gingen natürlich auch, das war historisch ja so bedingt. Am Anfang hat man, ganz früher hat man ja nur von Diskette gebootet, dann kamen die Festplatten dazu und manche, nicht alle, wobei mittlerweile fast alle BIOS können auch von USB-Stick booten, was natürlich für so ein BIOS schon eine recht große, aufwendige Geschichte war, dann komplettes USB-Stack zu implementieren und so weiter, Datenmassenträger, also Massendatenträger USB lesen zu können. UEFI will das Ganze ein bisschen standardisieren. Das heißt, da hat man eher so eine Art Mini-Betriebssystem. Ja, mit da UEFI zum Beispiel hat eine eigene Shell, also eine Kommandozeile, mit der man bestimmte Befehle ausführen kann, einfache Grundbefehle. Und das erinnert so ein bisschen entfernt an Linux oder Unix-Systeme, wo man ja auch eine Shell hat. Und das soll standardisiert sein. Das heißt also, unterschiedliche Mainboard-Hersteller haben zwar unterschiedliche UEFI-Treiber, die dann also das UEFI-System mit der eigentlichen Hardware korrespondieren lassen, aber nach außen hin für den User präsentiert sich das UEFI eben immer gleich, so wie man halt eben von weiß, was man von Windows oder was man von Linux gewohnt ist. Die Sache ist halt die, dass Microsoft nun für Windows 8 eine neue Technologie entwickelt hat und mehr oder weniger das mit den Mainboard-Herstellern abgesprochen hat, dass nämlich dieses UEFI eine sogenannte Secure Boot Funktionalität hat. Da wird im System, in dem UEFI-System ein Schlüssel hinterlegt und nur mit diesem Schlüssel kann dann das Betriebssystem gestartet werden. Und das soll insofern funktionieren, dass man dann im UEFI einstellt, du darfst dann nur mit diesem Schlüssel ein Betriebssystem starten. Wenn das Betriebssystem diesen Schlüssel nicht erkennt, dann darfst du es auch nicht starten. Sinn der Sache soll sein, Bootsektorviren und ähnliches, Rootkits und so weiter zu vermeiden. Das geht in die Richtung Trusted Computing. Ihr erinnert euch vielleicht an das Thema, das haben wir 2007, 2008 mal länger diskutiert. Trusted Computing war ja auch eine Idee, da steckte ja auch Microsoft mit dahinter, also nicht als einzige treibende Kraft, aber als eine Kraft in einer Gruppe von Herstellern, die ja einen Chip entwickelt hatten, der ja genau das für Software tun sollte. Ja? Dass also nur noch Software läuft, die über diesen Chip validiert oder authentifiziert wurde. Gerade da ja auch das große Problem. Ja, und was ist dann mit selbst entwickelter und selbst kompilierter Software? Gerade eben bei Linux-Systemen, wo ja vielleicht zwar die Software dieselbe ist, aber halt von unterschiedlichen Herstellern unterschiedlich gebaut wird. Die haben ja dann zwangsläufig auch unterschiedliche Schlüssel. Und dann gibt es natürlich jede Menge freie Distributionen, die ja nicht kommerziell sind und so weiter, die ja einen Teufel tun würden, um irgendwo irgendwelche Schlüssel beantragen, wahrscheinlich nur noch einen Haufen Geld bezahlen zu müssen. Das wäre ja würde ja überhaupt nicht funktionieren, ja, völlig unmöglich. Gerade jetzt zum Beispiel bei Gentoo oder Sabayon-Systeme, wo die darauf basieren, dass man sein System ja selbst baut, aus dem Quellcode raus direkt, ja, müsste ja jeder, der das macht, seine eigenen Schlüssel produzieren und ins Trusted Computing integriert bekommen. Also völlig unmöglich. Und man hat auch von Trusted Computing lange Zeit nichts mehr gehört. Und UEFI Secure Boot macht jetzt das Ganze mehr oder weniger, verlegt das ins BIOS und macht das halt für den Start des Betriebssystems. Das ist sozusagen die gleiche Idee, nur ein bisschen an anderer Stelle und halt erstmal nur fürs Betriebssystem. Vielleicht auch nur ein erster Schritt auf dem Weg, Trusted Computing doch noch einzuführen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Microsoft-Leute haben natürlich das schon begriffen, das muss man möglichst gut machen, haben das also als Industriestandard entwickeln, lassen sich das also auch standardisieren, dass das dann von jedermann nutzbar ist und so weiter. Das Problem ist halt, dass eben Windows 8 ist darauf entsprechend natürlich so entwickelt, dass das mit dem UEFI Secure Boot zusammenläuft und alle anderen haben da eigentlich eher das Nachsehen. Fast jede wichtige Linux-Distribution hat inzwischen eine Lösung zum Umgang mit UEFI Secure Boot erarbeitet. Es gibt also spezielle Preloader und es gibt zwei Bootloader, die von Microsoft signiert worden sind. Einen nennt sich Shim, der andere Preloader.efi und die können dann ihrerseits dann Linux-Systeme starten. Also man muss sich dann quasi also einen dieser beiden signierten Preloader auf seinem System installieren, die dann sozusagen als Sprungbrett dienen, die dann ohne eine weitere Authentifizierung zu machen, dann ihrerseits das Linux dann starten. Wie gesagt, die Hispa-Linux-Leute sehen das als Wettbewerbsbehinderung und haben deswegen die Klage eingereicht, weil eben alle von Distributionen angebotenen Lösungen nach wie vor von Microsofts Signierdienst abhängig sind. Ja, sollte Microsoft beschließen, Shim oder Preloader die Signatur zu entfernen Dann sind die ausgeschlossen, können also auf Rechnern, die UEFI Secure Boot verwenden, nicht mehr laufen. Es soll allerdings auch die Möglichkeit geben, dass man das UEFI Secure Boot ausschaltet, also indem man in das UEFI BIOS Setup reingeht, dort eben die entsprechende Funktionalität einfach abschaltet. Das soll gehen, hängt natürlich da aber wiederum vom Hersteller des Mainboards ab. Fakt ist, dass Microsoft fordert, Windows 8 Rechner ausschließlich mit aktivierten UEFI Secure Boot auszuliefern. In seinen eigenen Regeln für Windows 8 Systeme aber auch verlangt, dass Secure Boot bei x86 Rechnern abschaltbar sein muss, damit eben auch ältere Windows Systeme wie Windows 7, Windows XP und so weiter noch laufen. Das heißt also, wie gesagt, das soll sich immer noch im Zweifel deaktivieren lassen. Ist natürlich aber auch immer ein Problem, kann der normale User das? Also wenn ich ein fertiges Windows 8 System kaufe, dann ist es ja nach Microsofts Katalog, muss das dann aktiviert sein standardmäßig. Wenn ich dann also einfach nur meine Linux-CD reinschiebe, dann funktioniert das unter Umständen nicht. Ja. Wie gesagt, die neueren Systeme Linux, also Linux-Distribution verwenden eben Shim oder Preloader und können damit das umgehen. Wenn das automatisiert ist, dann bekommt der User da wiederum nichts davon mit und dann funktioniert es. Anders sieht das bei ARM-Systemen aus. Da wird sich Secure Boot eben nicht abschalten lassen und damit wird man quasi gezwungen, Microsoft Windows zu verwenden. Vor allem scheint es für diese ARM-Systeme eben auch noch keine Bootloader zu geben, die von Microsoft signiert worden sind. Problem an der Sache, man erwartet, also die Hyper-Linux-Leute erwarten, dass sie wahrscheinlich keinen Erfolg haben werden. Also es gilt selbst bei Secure-Boot-Gegnern als unwahrscheinlich, dass die Klage Erfolg haben wird. Eben aufgrund dieser Geschichte, dass Microsoft das als offenen Industriestandard plant, dass man ja schließlich auch zwei Bootloader signiert hätte, die sich ja an die Regeln gehalten hätten und dass es eben generell ja abschaltbar wäre, zumindest bei x86-Systemen. Also das ist das, was der normale User zu Hause noch hat. Wobei es gibt immer mehr kleine, energiesparende PCs, also auch wirklich PCs, die so daherkommen, wie man sie kennt. Wie man sie daheim auch hat, die tatsächlich ARM-CPUs haben. Also auch mit Intel-CPUs, die dann ARM-Chipsets haben, sind ARM, ansonsten wird vor allem bei Handys und so weiter bei anderen Kleinrechnern eingesetzt. Also ich zähle jetzt hier das Handy zum Kleinrechner schon. Also das Smartphone, Smartphones natürlich. Eine andere Geschichte, es gibt ein White Paper zur LibreOffice-Migration. Und zwar hatten wir letzte Woche am 27. März, ebenfalls Mittwoch, einen Document Freedom Day. Deswegen hatte ich ja vorhin auch erzählt, Document Freedom Award von der FSFE und FFII an die TAZ. Eine andere Geschichte in diesem Zusammenhang. Haben also verschiedene Organisationen haben diesen Document Freedom Day genutzt, um die Bedeutung freier Standards und auf offene Formate hinzuweisen und in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. Und die Document Foundation, das ist ja diese Stiftung, die die ehemaligen Open Office Entwickler gegründet haben, als sie sich von Oracle abgewandt und LibreOffice gestartet haben als neues Projekt, als Fork von Open Office. Diese Document Foundation Leute haben jetzt ein sogenanntes White Paper entwickelt, also eine Art Handbuch oder Anleitung, Konzeptpapier, das helfen soll, Firmen oder Institutionen zu wechseln von proprietären Formaten auf freie Formaten, natürlich unter Nutzung der freien Office Suite LibreOffice, die ja von der Document Foundation eben entwickelt wird. Da hat man auf Erfahrungen zurückgegriffen, zum Beispiel der Landeshauptstadt München, die einer der bekanntesten Anwender von OpenOffice ist. Und um eben zu erklären, wie kann so ein erfolgreicher Migrationspfad aussehen? Wie kann man das machen? Wie soll das funktionieren? Ist ein englischsprachiges Dokument, das kann man runterladen auf der Webseite der Document Foundation, also documentfoundation.org. und ist ein PDF, wo man sich dann also erklären lassen kann, wie das Ganze funktioniert. In 2 Wochen soll ein Open Document Kongress für Wirtschaft und Verwaltung stattfinden. Den findet man unter www.frodev.org, frodev.org. Und dort werden dann diese Informationen dann nochmal im deutschsprachigen Raum, deutschsprachig auch diskutiert und untereinander ausgetauscht. Bin mal gespannt, ob es dann auch vielleicht als Ergebnis davon eine deutschsprachige Version dieses White Papers geben wird. So, und jetzt sind wir mit den News erstmal am Ende angelangt. Wir machen nochmal Musik mit dem Total Breakdown von Brad Sachs. Ein Song von 2008, ebenfalls auf Jamendo.org erhältlich. Wir sind in gut 2 Minuten nochmal da und beschäftigen uns dann mit dem Thema Identitätsdiebstahl. Bis gleich. Gewusst was Thema der Woche. Unser Gewusst was Thema der Woche beschäftigt sich wie angekündigt mit dem Thema Identitätsdiebstahl. Wo informiere ich mich, wenn ich etwas zum Thema Identitätsdiebstahl erfahren möchte? Na, da, wo ich mich überhaupt immer informiere, wenn ich irgendwas zu einem vielleicht bislang noch unbekannten Thema erfahren möchte. Ich tue das in der Regel bei Wikipedia. Da findet man meistens relativ gute Informationen oder wenigstens Quellenangabe, um dann weiterlesen zu können. Die Bezeichnung Identitätsdiebstahl ist zwar häufig, trifft aber die Sachlage nicht so gut wie Identitätsmissbrauch, weil bei einem typischen Diebstahl dem Berechtigten etwas weggenommen wird, so dass er es anschließend selbst nicht mehr hat. Beim Identitätsdiebstahl kann der Berechtigte seine Identität aber weiter verwenden. Das ist mal eine interessante Aussage, die ich da aus dem Wikipedia-Artikel entnehme. So, Ziel eines Identitätsdiebstahls kann es sein, einen betrügerischen Vermögensvorteil zu erreichen oder den rechtmäßigen Inhaber der Identität in Misskredit zu bringen, Rufschädigung. Bei einem Identitätsdiebstahl wird neben dem Namen eine Reihe persönlicher Daten, wie beispielsweise Geburtsdatum, Anschrift, Führerschein oder Sozialversicherungsnummern, Bankkonto oder Kreditkartennummern genutzt, um die Feststellung der tatsächlichen eigenen Identität zu umgehen oder diese zu verfälschen. Je mehr zueinander passende Daten der Missbrauchende hat, desto sicher wird ihm die Vorspiegelung gelingen. Bereits erlangte Daten können zur Ermittlung weiterer Daten genutzt werden. So geriet zum Beispiel die Versicherungswirtschaft kürzlich in Erklärungsprobleme, weil ein Fernsehsender über zufällig im Straßenverkehr ausgewählte Kfz-Kennzeichen an die Versicherungsdaten der Halter, insbesondere der vollständigen Anschriften, gelangte und der Reporter dann bei den Fahrzeughaltern an der Tür erschien. Dabei wurde in den Telefongesprächen zunächst ein Unfall behauptet, mit dem man über den Zentralruf der Autoversicherung immer an den Namen der Versicherung und die Vertragsnummer kommt. Dann wurde bei der ermittelten Versicherung mit der Vertragsnummer angerufen und zum Beispiel behauptet, man sei gerade umgezogen und wolle nur die Richtigkeit der Anschrift prüfen. In der Regel wurden dann von der betreffenden Versicherung der Namen des Halters und die Anschrift genannt, im guten Glauben, dass man mit dem Halter spreche. Also es wurde hier, das waren jetzt alles Zitate aus Wikipedia, aus dem Artikel Identitätsdiebstahl, könnt ihr also dort nachlesen. Das, denke ich, erklärt mal ganz gut, um was es geht. Natürlich könnt ihr euch sicher vorstellen, wofür man das alles nutzen kann, ob es auch nur das kostenlose Einkaufen bzw. das Einkaufen auf Kosten anderer Personen im Internet geht, auf das also Nutzen der Kreditkarte oder eben wie in diesem Film das Netz genannt, dass da sogar Wohnungen gemietet wurden, das Konto ausgeräumt wird und dergleichen mehr. Ja. Das sind so die Geschichte, die da passieren. Und gerade mit diesen neuen Social Network Plattformen, bei denen man relativ viel Informationen von sich gibt und oft ja auch nicht zusammenhängend. Also man über einen gewissen Zeitraum veröffentlicht man Statusmeldungen, Nachrichten und so weiter, veröffentlicht gewisse Daten voneinander, die erst, wenn man dann mal so 2-3 Jahre sammelt und das mal alles zusammensetzt, ein großes Mosaik an interessanten Informationen über die jeweilige Person dann bekommt. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Schwierigkeit, die da, die man da hat, das also im Griff zu behalten. Es gibt einen Film, der heißt ebenfalls Das Netz. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Der Film, von dem wir vorhin gesprochen haben, von ARD, der jetzt letzten Mittwoch im ARD lief, hieß doch ebenfalls Das Netz. Oder täusche ich mich da? Weil es gibt noch, genau, der hieß Das Netz. Und es gibt auch einen amerikanischen Film, der heißt ebenfalls Das Netz, stammt aber von 1995. Mit Sandra Bullock, die hier die Hauptdarstellerin spielt, als einsame Computerexpertin, die ebenfalls ihre Identität beraubt wird. Und da gibt es also um so eine ähnliche Geschichte. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu, habe ich unter den Quellen da gefunden. Das heißt also, Identitätsdiebstahl ist das Problem, je mehr man sich im Internet bewegt. Jetzt hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Man bewegt sich entweder einfach nicht mehr im Internet, dann kann auch nichts passieren, sozusagen. Oder man versucht sich zu schützen. Und dazu ein paar Worte. Tipps, Tricks und Tools. Genau, da wollen wir uns mal sozusagen mit diesen Themen auseinandersetzen. Der erste Punkt natürlich, damit meine Daten nicht abhanden kommen, ist, ich muss mir dreimal überlegen, was ich überhaupt veröffentliche. Ja, was schreibe ich ins Facebook rein und so weiter. Beispiel jetzt bei mir, ich versuche, soweit es geht, Informationen über Partner oder Kinder aus dem Internet rauszuhalten oder aus Facebook rauszuhalten. Das heißt ja, also die Leute wissen natürlich, dass ich verheiratet bin. Meine Frau selber nutzt natürlich die sozialen Netzwerke ebenfalls und da kann man dann natürlich schon nachvollziehen, okay, das ist dann die Frau von dem, okay, passt. Aber ich möchte keine Informationen über die anderen Personen veröffentlichen. Das heißt, Fotos, das muss halt abgesprochen sein, Fotos von Kindern möglichst gar nicht veröffentlichen. Das können die dann irgendwann mal selbst machen. Das machen die früh genug auch selber. Da muss man dann eher dort drauf achten, was die von sich veröffentlichen. Das heißt also erstmal darauf achten, dass ich, wenn ich etwas veröffentliche, dass es also wenn dann nur mich persönlich betrifft. Und ja, da ich eine eigene Firma habe, Gewerbebetrieb habe, naja, ist es natürlich nicht so schwer, jetzt über eine entsprechende Google-Suche oder auch über die entsprechenden Links dann rauszufinden, aha, das ist also die Firma von dem auf dem Impressum, da ist auch die Adresse und so weiter. Das ist natürlich ein Punkt, das kann man nicht so ganz vermeiden, aber man kann ja zumindest versuchen, bei den Dingen, die man dann sonst noch so veröffentlicht, ein bisschen eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, was man da schreibt. Meine persönliche Maxime ist, ich versuche auf Twitter oder Facebook oder sonst wo, wenn ich da Nachrichten veröffentliche, dann eigentlich nur Dinge, die wirklich für andere Leute auch tatsächlich interessant sind. Also nicht, ich hole mir gerade einen Kaffee, ich war gerade auf Toilette, heute geht's mir scheiße. Das ist für die anderen Leute nicht so interessant, ja, sondern eher, ich habe da ein interessantes Projekt, ich mache da gerade was oder einen Hinweis, was ich gerade entdeckt oder gesehen habe. Dann postet man automatisch auch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sachliche Themen, wenige Dinge über einen persönlich selber. Sichere Passwörter ist eine ganz wichtige Geschichte. Man sollte möglichst unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Dienste haben. Der Einfachheit halber hat man natürlich oft die gleichen Passwörter für alles, weil es halt einfach zu merken ist. Ein Trick dabei sind sogenannte mnemonische Passwörter. Mnemonische Passwörter heißt, das sind Passwörter, die sind so aufgebaut, dass sie quasi aus einer zufälligen Zeichenkette bestehen, also mit Groß, Klein und Zeichen und Buchstaben und Zahlen. Damit sind sie relativ sicher, aber man kann also Passwörter bauen, die man sich leicht merken kann, trotz allem. Deswegen mnemonisch, also das heißt eben merkbare Passwörter. Und wenn man damit danach mal im Internet sucht, Mnemonic Passwords und so weiter, da gibt es Internetdienste, die solche Passwörter kreieren. Zum Beispiel ein Trick dabei ist, immer ein Konsonant und dann ein Vokal zu verwenden und dann eine Zahl und dann mehrere solcher Silben aneinander zu bauen. Und dann kommen da Passwörter raus, die einfacher zu merken sind, weil man dann solche Silben hat, die man auch aussprechen kann. Anderer Trick ist, die Passwörter oder aus dem generierten Passwort sich einen Text zu bauen. Da gibt es einen Internetdienst, der macht das sogar. Der probiert, baut automatisch Mnemonic Passwörter mit einem Text dazu. Das heißt, man baut sich einfach einen Satz aus den Anfangsbuchstaben, den man dann sich besser merken kann. So, was weiß ich. Ich gehe heute um 12 Uhr einkaufen. IGH12E oder so. Ja, ein bisschen länger sollte es noch sein, aber dann hat man ein Passwort, das man sich besser merken kann. Und man hat Zahlen drin und man schreibt dann vielleicht das I groß oder so. Versucht dann da also mit Groß-Kleinschreibung nochmal zu arbeiten. Ich bin auch hingegangen, wo es möglich ist, wenn man ganz lange Passwörter hat, dann nimmt man einfach einen ganzen Satz, den man mit Groß- und Kleinschreibung und Punkt und Komma mit oder ohne Leerzeichen dann als Passwort einbaut. Ja. Und ich meine, wenn man dann so ein 20-zeichigen Satz hat, ja, dann ist das eine ziemlich sichere Geschichte. Und eine andere Sache, auf die man echt achten muss, ist, wo immer man sich dann auch anmeldet oder gerade wenn man auch verschiedene Dienste, es gibt ja so viele Social Networks, auch viele kleine Social Networks, deren Seriosität manchmal zweifelhaft ist, achtet auf Verschlüsselung. Ja. Also ihr seht oben in der Adresszeile HTTPS muss da stehen. Und wenn man also das Passwort eingibt und so weiter, dass das auch so verschlüsselt übertragen wird, sonst kann jeder, der im das WLAN mitschneidet oder so, kann dann da mithorchen und damit das Passwort abfangen, beziehungsweise ein Social Network, das keine Verschlüsselung anbietet von vornherein, ja, wäre sowieso schon gestorben, kann offensichtlich nichts Seriöses sein. Also SSL-Verschlüsselung der Webseite Auch Verschlüsselung beim Abruf von E-Mails und so weiter ist auch eine wichtige Geschichte. Und sichere Passwörter und natürlich immer überlegen, was veröffentliche ich von mir selbst. Ja, welche Daten und so weiter. Wir machen jetzt nochmal ein Stück Musik, Feeding the Cat. Wir füttern mal kurz die Katze und gehen dann zum Lester-Thema der Woche über, das sich auch nochmal mit dem Thema Social Networks beschäftigt. Bis gleich. Lester-Thema der Woche. Ja, zum Lester-Thema der Woche beschäftigen wir uns mit dem Bürgerinnennetz, der Alternative zu Facebook. Und zwar hat die Bundesregierung bzw. das entsprechende Kompetenzzentrum für IT in Zusammenarbeit mit dem BSI ein soziales Netzwerk erarbeitet. Findet man unter www.bürgerinnennetz.de. Wichtig mit Binnen-I. Ja, da gab es schon Ärger. Jemand hat sich beschwert, warum man das Bürgerinnennetz nicht mit großem I schreiben kann, weil sonst wäre es ja nur das Bürgerinnennetz und nicht das Bürgernetz. Gemeint ist natürlich das Bürgerinnennetz für Bürger und Bürgerinnen. Und das ist sicherer als Facebook. Interessante Punkte. Der Nutzer gibt die Daten nicht selbst ein. Sie werden vom Staat bereits aus den bereits erhobenen Daten eingefügt. Informationsquellen scheinen nach Angabe CT auch die Daten bei der GEZ zu sein. Die Nutzer können nur wenige Daten selbst ändern. Es besteht Klarnamenzwang. Damit ist eine anonyme und pseudonyme Nutzung nicht möglich. Eine Namensänderung ist nicht möglich. Die Änderungen erfolgen nur nach Mitteilung durch die Einwohnermeldeämter, automatisch dafür. Es wurden bereits Millionen von Konten angelegt. Bei der ersten Anmeldung findet jeder Nutzer ein vollständiges Profil vor. Das Standardpasswort besteht aus Nachname plus Geburtsdatum. Zukünftig soll das Verkehrszentralregister angebunden werden und Punkte in Flensburg erscheinen auf der Pinnwand zur Abschreckung. Das entsprechende Foto soll ebenfalls über die Plattform zugestellt werden. Möglicherweise gibt es auch eine automatische Bilderkennung. Die Standardfrage zur Passwortwiederherstellung ist die Frage nach dem Geburtsdatum der Mutter. ZIP FM